als er den Fuß auf den Dampfer gesetzt, in dieses kleine, wellengeschaukelte Kämmerchen getreten, hatte sich das Fleisch dieses Menschen, der immer noch sein sicheres Bett gehabt hatte, gegen die Unsicherheit der kommenden Zeit empört. Bis dahin war dieses Fleisch geschützt und gehegt, von festgefügten Mauern gedeckt. Es war sicher, vor Wind und Weh bewahrt. Jetzt gab es nur noch das, vor dem man sich sonst birgt in der Wärme der Wohnung. Gefahr, ewige Beschwerde und Leid. Keinen sicheren Grund unter den Füßen, nur das brausende, gleitende Meer. Keinen Raum ringsum, sich zu ergehen, nur ein paar Meter Bretterboden, wo man wie ein Verurteilter unter anderen Mitgefangenen schreiten musste. Keine Bäume, Gärten, Straßen, Häuser, nur Meer und Wolken. Und ohne Unterlass würde unter seinen Füßen sich das Meer bewegen. An stürmischen Tagen musste er sich an Geländern anklammern, an Türen festhalten, am Rande seines Bettes ankrampfen. An ruhigen Tagen würde er das schnarchende Ziehen der Schiffsschraube hören, würde fühlen, wie das Schiff geht, wie es weiter strebt, Drehung um Drehung der Schraube weiter in ewiger Flucht. Er fand sich verurteilt, das Dasein eines vagabundierenden Verbrechers zu führen, einzig und allein deshalb, weil sich seine Mutter einem anderen Mann hingegeben. Er schritt dahin, fast ohnmächtig, seiner Verzweiflung zur Beute, wie ein aus der Heimat Vertriebener. Er fühlte nicht mehr jene Verachtung, jenen harten Stolz in sich, wie er ihn früher gegen alle Fremden empfunden. Er hatte trübe Sehnsucht, jetzt mit ihnen zu sprechen, ihnen zu sagen, er müsse Frankreich verlassen. Er wollte gehört und getröstet werden. Im Grunde seiner Seele schlummerte ein niedriges Bettlerbegehren, seine Hand auszustrecken, und furchtsam und stark zugleich lebte in ihm der Wunsch auf, es möchte doch einer trauern, wenn er ging. Er dachte an Marowsko. Nur der alte Pole liebte ihn genug, um jetzt wirklich traurig zu werden. So entschloss er sich denn, zu ihm zu gehen. Als er bei ihm eintrat, fuhr der Apotheker, der gerade etwas in seinem Marmormörser zu Pulver stieß, zitternd zusammen und ließ seine Arbeit sein. »Man sieht sie ja gar nicht mehr«, sagte er. Der junge Mann erzählte, er hätte so viele Besorgungen zu erledigen gehabt, aber er nannte nicht den Grund und fragte, »Wie gehen Ihre Geschäfte?« »Sie gingen nicht gut.« Die Konkurrenz war schrecklich. Der Kranken gab es in diesem Arbeiterviertel nicht viele und sie waren arm. Man konnte hier nur billige Medizin verkaufen. Die Ärzte verschrieben nicht die komplizierten Mixturen, an denen man 500% verdienen konnte. Der Gute schloss, noch drei solche Monate und ich kann die Bude sperren. Wenn ich nicht auf Sie rechnete, Herr Doktor, wäre ich Stiefelputzer geworden. Pierre fühlte, wie sich sein Herz zusammenkrampfte. Er musste alles sagen. Es musste sein. Ach, ich könnte Ihnen nicht helfen. Denn ich verlasse Le Havre zu Beginn des kommenden Monats. Marowsko nahm seine Brille ab. So sehr regte ihn diese Nachricht auf. Sie, was sagen Sie? Dass ich gehe, mein lieber armer Freund. Der Alte war zu Boden geschmettert. Seine letzte Hoffnung war dahin. Er empörte sich nun gegen diesen Mann, dem er gefolgt, den er geliebt, auf den er gebaut hatte und der ihn verließ. Er stammelte, aber nun wollen doch nicht auch Sie mich verraten. Pierre fühlte sich so weich werden, am liebsten hätte er den Alten umarmt. Aber ich verrate Sie doch nicht. Ich habe hier nichts Rechtes finden können und nun reise ich auf einem Dampfer über See. Aber Herr Pierre, Sie haben mir doch versprochen, mir beizustehen. Was wollen Sie? Ich muss doch auch leben. Ich habe keinen Pfennig Vermögen. Marowsko wiederholte, schlimm, schlimm ist, was Sie tun. Ich muss Hunger sterben. In meinem Alter gibt es keine andere Möglichkeit. Schluss. Es ist schlimm. Sie lassen einen alten Mann laufen, der Ihnen nachgefolgt ist? Schlimm! Pierre wollte erklären, widersprechen, seine Gründe angeben, beweisen, dass er nicht anders konnte. Der Pole hörte ihn gar nicht an, tief empört über diese Flucht. Endlich sagte er unter Anspielung auf politische Ereignisse, Sie wie alle Franzosen halten ihr Wort nicht. Nun stand Pierre auf, beleidigt, und sagte von oben herab: Sie sind ungerecht, Vater Marowsko. Wenn einer so handelt wie ich, muss er ernste Beweggründe haben. Sie, gerade Sie, sollten das verstehen. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, ein andermal werden Sie vernünftiger sein. Er ging. Nun, kein Mensch, dachte er, wird sich über mein Weggehen aufrichtig grämen. Er suchte in Gedanken alle, die er kannte, alle, die er gekannt hatte, und fand im Zuge seiner Erinnerungen endlich das Mädchen aus der Bierstube, das den ersten Verdacht gegen seine Mutter gerichtet hatte. Er zögerte, bewahrte er doch gegen sie einen geheimen Groll. Dann plötzlich entschied er sich. Sie hatte doch recht, dachte er, und suchte die Straße, wo er sie finden könnte. Die Bierstube war zufällig gut besucht und voll von Rauch. Die Gäste, Arbeiter und Bürger, es war gerade ein Feiertag, riefen, schrien, lachten. Der Wirt in eigener Person half bedienen, lief von Tisch zu Tisch, trug die leeren Gläser fort, brachte volle mit schäumendem Bier. Als Pierre einen Platz gefunden hatte, wartete er, ob das Mädchen ihn sehen und wiedererkennen würde. Aber sie ging und kam vor seinen Augen zurück, ohne einen Blick auf ihn zu werfen, trippelte zierlich hin und wieder, rauschte mit ihren Röckchen. Endlich pochte er mit einem Geldstück an die Tischplatte. Sie eilte zu ihm. »Sie wünschen, mein Herr?« Sie sah ihn gar nicht an, zählte in Gedanken die getrunkenen Biere an den Tischen ab. »Na«, meinte er, »sagt man so seinen besten Freunden guten Tag?« Sie sah ihn fest an, dann sagte sie eilig: »Ach, Sie sind es. Geht's gut, aber heute habe ich keine Zeit. Wollen Sie ein Bier?« »Ja, ein Bier.« Als sie es brachte, sagte er: »Ich wollte dir Adieu sagen, ich verreise.« Sie sagte gleichgültig: »Ah, wohin denn?« »Nach Amerika.« »Man sagt, es ist ganz schön dort.« Kein Wort mehr. Man musste reichlich ungeschickt sein, an solch einem Tage mit ihr sprechen zu wollen. Es gab zu viele Menschen in der Wirtschaft. Er ging zum Meere. Als er am Strande war, sah er die Perle mit seinem Vater und Kapitän Bosir zurückkommen. Der Matrose Papagris ruderte. Die beiden Männer saßen mit ihren Pfeifen am Steuer, schienen restlos glücklich. Der Doktor dachte: Selig sind die Armen im Geiste. Er setzte sich auf eine Bank auf dem Wellenbrecher und versank in ein stumpfes Brüten. Als er abends heimkam, fragte seine Mutter, ohne den Mut zu einem offenen Blick aufzubringen: »Du wirst wohl eine Menge Sachen brauchen, wenn du reisest, und das macht mir ein wenig Sorge. Ich habe dir etwas Leibwäsche bestellt und war auch beim Schneider wegen der Anzüge, aber brauchst du nichts anderes? Sachen, die ich vielleicht nicht kenne?« Er sagte nur: »Nein, nichts.« Dann dachte er daran, dass er doch eine standesgemäße Kleidung annehmen müsse, und er fügte sehr ruhig hinzu: »Ich weiß es eigentlich nicht sicher, werde bei der Gesellschaft anfragen.« Er fragte an, und man schrieb ihm eine Liste der notwendigsten Dinge auf. Als seine Mutter sie aus seiner Hand empfing, sah sie ihn zum ersten Mal seit langem an. Sie hatte im Grunde ihre Augen etwas so Demütiges, Weiches, Trauriges, Bittendes, wie ein armer, geprügelter Hund, der um Schonung fleht. Am 1. Oktober kam die Lorraine von Saint-Nazaire und lief in den Hafen von Le Havre ein. Am 7. sollte sie nach New York abgehen. Pierre Rolland sollte von seiner kleinen Kabine Besitz ergreifen, wo von nun an sein Leben beschlossen war. Als er am nächsten Tage fortgehen wollte, traf er auf der Treppe seine Mutter, die mit fast verlöschender Stimme fragte: »Willst du nicht, dass ich dir bei der Einrichtung auf dem Schiffe helfe?« »Nein, danke. Alles ist in Ordnung.« Sie flüsterte: »Ich möchte dein Zimmerchen sehen.« »Das steht nicht dafür. Es ist klein und recht hässlich.« Er ging, ließ sie ganz niedergeschmettert. Bleichen Gesichts lehnte sie sich an die Mauer. Aber Roland, der die Lorraine besichtigt hatte, sprach während des Essens nur von dem prachtvollen Schiffe und wunderte sich sehr, dass seine Frau nicht den Wunsch hatte, es kennenzulernen, zumal doch Pierre auf ihm reisen sollte. Pierre lebte an den kommenden Tagen nicht im Kreise seiner Familie. Er war gereizt und nervös, hart. Sein brutales Reden schien die Familie mit Ruten zu peitschen. Aber am Abend vor der Abreise schien er verwandelt, sehr weich. Bevor er ging, um seine erste Nacht an Bord zuzubringen, küsste er die Seinen und fragte sie zum ersten Male: »Werdet ihr mir morgen auf dem Schiffe Adieu sagen?« Roland rief: »Aber natürlich, versteht sich, nicht wahr, Louise?« »Gewiss«, sagte sie sehr leise. Pierre fuhr fort: »Wir dampfen genau 11 Uhr ab, man muss spätestens um 9:30 an Bord sein.« »Halt«, sagte der Vater, »ich habe einen guten Einfall. Wenn wir dir Adieu gesagt haben, können wir auf die Perle gehen, dich außerhalb des Hafens nochmals sehen und dir so leb wohl sagen. Nicht wahr, Louise?« »Ja, gewiss«, Roland fuhr fort, »so musst du uns nicht in der Menge suchen, die sich auf dem Hafendamm herumtreibt, wenn ein Dampfer abgeht. Man erkennt dann nie einen Menschen im Gewühl. Ist es dir so recht?« »Ja, sehr recht, es bleibt dabei.« Eine Stunde später hatte sich Pierre in dem kleinen Bett der Kabine ausgestreckt. Es war eng und nicht breiter als ein Sarg. So blieb er lange die Augen offen. Er dachte an das zurück, was die letzten 2 Monate seines Lebens gebracht, was sie in seinem Dasein, was sie seiner Seele bedeutet hatten. Er hatte zu viel gelitten, zu sehr andere Menschen Leiden gemacht. Sein Zorn, seine Rache, sein Weh, alles war müder geworden. Es war wie eine Welle nun besänftigt. Er hatte kaum mehr den Mut, jemanden zu zürnen, keinem mehr wegen keiner Sache. War müde des Kampfes, der Stiche, der Flüche und alles anderen. Er konnte nicht mehr. Sein Herz musste vergessen, in Vergessen untertauchen wie im Schlaf. Fernher hörte er die ihm ungewohnten Geräusche des Schiffes, zart, kaum vernehmbar in der ruhigen Nacht, im stillen Hafen. Sein Schmerz, bisher so schneidend, quälte ihn nicht mehr, als die Narbe einer verheilenden Wunde schmerzt.